Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Kunstfehler. Es war einer der Tage, an denen man sich wünschte, als Eis am Stiel geboren worden zu sein. Stattdessen saß ich in meinem Büro und schwitzte. Das Fenster und die Tür waren offen, doch außer Lärm und heißer Luft kam nichts herein, wenigstens vorläufig. Ich hatte mir gerade das Gesicht mit kaltem Wasser genetzt, als eine kühle Stimme die Hitze durchdrang. Guten Tag. Es geht um meinen Ex-Mann. Diese Geschichte kenne ich schon. Haben Sie sonst noch etwas anzubieten? Er lebt in einem Pflegeheim. Er hat einen Gehirnschaden. Bedauerlich. Aber ich glaube nicht, dass er in der Masse aller Dummköpfe unangenehm auffallen wird. Er war intelligent, ein Künstler. Dann wurde er operiert. Was denn? Künstler werden am Gehirn operiert. Will der Staat jetzt etwa ernst machen mit dem Einsparen von Subventionen? Da müsste man zuerst einmal alle Bauern in Einmachgläser verpacken. Aber, Sie wollen doch nicht, dass mein Büro einem Gülleattentat zum Opfer fällt. Nein, aber ich möchte, dass Sie sich den Arzt vorknöpfen, der meinen Mann operiert hat. Was hat er denn genau operiert? Ein Blutgerinnsel. Aber seither kann mein Ex-Mann nicht mehr sprechen. Und auch sonst ist er nicht mehr er selbst. Sie vermuten, dass der Arzt gepfuscht hat. Das vermute ich nicht, das weiß ich. Der Mann ist berüchtigt. Ich habe mich erkundigt. Haben Sie Anzeige erstattet? Ja, aber das bringt nichts. Ich muss Beweise haben. Wann wurde Ihr Ex-Mann operiert? Vor einem halben Jahr. Der Chirurg heißt Inderbitzin. Er gilt als Kapazität unter den Neurochirurgen. Er hat gepfuscht, ganz eindeutig. Können Sie das beweisen? Wenn ich das könnte, stünde ich nicht hier. Übernehmen Sie den Fall? Frau Buser fuhr mich zu dem Pflegeheim und zeigte mir ihren bedauernswerten Ex-Mann. Der sprach zwar nicht und bewegte sich ein wenig seltsam, machte aber einen ganz zufriedenen Eindruck. Er drückte mir eine Zeichnung, die zwei Strichmännchen zeigte, in die Hand und lächelte verzückt, als ich die Zeichnung lobte. Frau Buser fuhr mich anschließend ins Polizeipräsidium. Inderbitzin, sagten Sie. Genau. Was liegt gegen den Mann vor? Was soll schon gegen ihn vorliegen, Maloney? Eine Frau Buser hat Anzeige gegen ihn erstattet wegen fahrlässiger Tötung. Sagten Sie Tötung? Wieso? Ach so, da steht fahrlässige Verstümmelung. Was ist denn das, Maloney? Kennen Sie die Frau? Was liegt sonst noch gegen Inderbitzin vor? Überhaupt nichts. Der Mann ist ein angesehener Chirurg. Erstklassiger Leumund, keinerlei Vorstrafen. Hat sogar die Steuern immer pünktlich bezahlt. Was man von Ihnen nicht behaupten kann, Maloney. Leute, die immer alles pünktlich bezahlen, sterben auch pünktlich. Ich ziehe es vor, überall ein wenig zu überziehen. Eines Tages werden Ihnen die Sprüche schon noch vergehen, Maloney. Wieso? Planen Sie demnächst die Machtübernahme? Wollen Sie etwa in der Bundeshauptstadt mit ein paar Parkuhren einmarschieren? Das sind doch die einzigen Verbündeten der Polizei. Und was für Verbündete haben Privatdetektive? Spanner, Schnüffler und Spinner. Genau wie diese Frau Buser will einem angesehenen Chirurgen ans Skalpell. Die ist doch nur neidisch, Maloney. Hat wohl in der Presse die Artikel über die Spitzenlöhne bei den Chefärzten gelesen. Er wollte seinen Monolog weiterführen, doch ich drehte mich um und ging. Im Krankenhaus fragte ich mich bis zu einer Schwester durch, der man nachsagte, besonders engen Kontakt zu Inderbitzin zu pflegen. Die Krankenschwester hieß Ramirez und war eine glutäugige Mexikanerin, bei deren Anblick einem Mann das Blut auch ohne Druckverband stockte. Dr. Inderbitzin ist der beste Chirurg der Welt und er ist ein toller Mann. Ist intelligent und stark. Und er hat, Charisma, sie, tiene Charisma. Weshalb gründet er dann keine Sekte und verführt junge Mädchen und deren Mütter? Dr. Inderbitzin hat sein Leben in den Dienst der Menschen gestellt. Viele sind dank ihm wieder gesund. Also den Heiligenschein möchte ich nicht mit mir herumtragen. Er ist kein Heiliger. Überhaupt nicht. Er ist un hombre fuerte, un mein Mann. Das sagten Sie schon. Möchten Sie sich operieren lassen? Danke, aber an meine Gehirnzellen lasse ich nur noch hochprozentigen Alkohol. Sind Sie Reporter? Möchten Sie über ihn schreiben? No, Sie können schreiben, dass er glücklich ist. Und schreiben Sie, dass er mich liebt. Hat er Sie auch schon operiert oder macht er mit Ihnen nur kleine Doktorspiele? Nein, er ist ein richtiger Mann. Na was denn nun? Springt er nackt von Klippen? Schmiert er sich täglich Irish Moss auf den Körper und geht er meilenweit für seine Boxershorts? Ich glaube, wenn er nicht Arzt geworden wäre, dann wäre er ein Filmstar. Der ist einfach toll. Sie schwärmte weiter vom tollen Doktor. Ich brauchte dringend ein wenig frische Luft und spazierte vor dem Krankenhaus auf und ab. Plötzlich traf ich auf meine Klientin. Sie verteilte Flugblätter. Das hat nichts mit der Operation meines Ex-Mannes zu tun. Ich warne nebenamtlich vor der unkontrollierten Vermehrung der Möwen. Tatsächlich. Was ist denn so schlimm an den vielen Möwen? Es ist nicht gut, wenn sich eine Gattung unkontrolliert vermehrt. Aber ich glaube, dahinter stecken politische Motive. Was Sie nicht sagen. Sie sind nicht zufällig auch von diesem Inderbizin am Kopf operiert worden. Warten Sie nur. Eines Tages wird der Staat noch erwachen. Die Möwen sind hinterhältige Tiere. Sie sind falsch. Mir persönlich sind die Möwen egal. Im Sommer sowieso. Der nächste Winter wird kommen. Und mit ihm die Möwen. Haben Sie den Film Die Vögel gesehen? Möchten Sie solche Zustände? Ich möchte mit Inderbizin reden. Möwen interessieren mich nicht. Was ist denn das? Sie schaute erschrocken nach oben. Ihre schreckgeweiteten Augen sahen aber weder eine Invasion der Möwen noch einen mit Skalpell bewaffneten Chirurgen. Dafür kam von oben etwas geflogen und platschte auf den heißen Asphalt. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass da soeben eine Mexikanerin in den Tod gesprungen war. Der Platz vor dem Krankenhaus wurde großräumig abgeriegelt. Frau Ramirez war aus dem 8. Stock zu Tode gestürzt. Der Anblick schockierte sogar hartgesottene Polizeireporter und auch mein Magen rebellierte gegen das, was ich da sah. Meine Klientin unterhielt sich mit dem ermittelnden Beamten und ich gesellte mich zu den beiden. Ich habe nicht gesehen, aus welchem Fenster sie fiel. Ich unterhielt mich gerade mit Herrn Maloney über Möwen, als es geschah. Aha. Sie sind also unter diese Ornodings da gegangen, Maloney. Ornithologen heißen die Leute. Haben Sie im Krankenhaus schon nach dem Mörder gesucht? Das sieht aber mehr nach einem Unfall aus. Und einem Selbstmord. Kannten Sie die Frau Maloney? Sie hieß Ramirez und war eine glückliche Krankenschwester. Und dann ist sie Ihnen begegnet und stürzte sich aus dem Fenster. Das überrascht mich nicht, Maloney. Da steckt dieser Inderbizin dahinter, da bin ich ganz sicher. Schön der Reihe nach. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie nichts gesehen haben, Frau Buser. Ja, aber das ist doch kein Zufall. Vielleicht hat Frau Ramirez Inderbizin erpresst. Sie hat ihn geliebt. Und wie? Verliebte stürzen sich nicht aus dem Fenster. Es sei denn, Ihre Liebe wird verschmäht. Es wäre doch eine Erklärung, oder nicht? Da hinten. Das ist Inderbizin. Los, verhaften Sie ihn. Noch ein Wort und ich verhafte Sie, Frau Buser. Das ist eine Frechheit. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Tun Sie das. Für das ist er schließlich da. Ich kümmere mich um die Leichen. Und er kümmert sich um den restlichen Müll, der tagtäglich anfällt. Empörend. Das ist empörend. Die beiden unterhielten sich weiter wie ein gut eingespieltes Ehepaar. Ich folgte Inderbizin und sah, wie er aus einiger Entfernung beobachtete, wie die sterblichen Überreste von Frau Ramirez abtransportiert wurden. Ich gesellte mich zu ihm. Entsetzlich. Als Chirurg bin ich mir einiges gewohnt, aber so etwas, das trifft einen ja unvorbereitet. Sie scheinen mir nicht gerade von Trauer überwältigt zu sein. Ich bin geschockt, aber das Sterben gehört zu meinem Beruf. Auch wenn ich täglich dagegen kämpfe. Aber Frau Ramirez starb nicht an einer Krankheit, die Sie operieren könnten. Jemand hat sie aus dem Fenster gestoßen. Gestoßen? Nein, nein, nein, nein, da sind Sie falsch informiert. Sie ist aus dem Fenster gefallen. Einfach so, sie wollte etwas Luft schnappen. Die Hitze, unerträglich, schon seit Tagen. Vielleicht ist ihr schwindlig geworden. Ja, niedriger Blutdruck. Wussten Sie nicht, dass Frau Ramirez in Sie verliebt war? Ach Gott, sie schwärmte. Ich habe das nicht ernst genommen. Viele junge Frauen schwärmen für erfolgreiche Männer. Sie wusste, dass ich mir nichts aus ihr machte. Das bezweifle ich. Hat sie sie erpresst? Erpresst? Das ist doch Unsinn. Wer sind Sie überhaupt? Es gibt Gerüchte, wonach Sie schuld daran sind, dass ein Mann bei einer Operation einen schweren Gehirnschaden davongetragen hat. Ach so, ja, ja, ja. Buser. Seine von ihm geschiedene Frau sucht einen Schuldigen. Also wenn Sie mich fragen, ist das reine Kompensation. Sie selber fühlt sich schuldig, kann es sich aber nicht eingestehen. Ja. Haben Sie diese Erkenntnisse beim Bohren in fremden Schädeln gesammelt? Als Neurologe, der ich ja bin, interessiert mich nicht nur die biologische Funktionalität des Gehirns. Hören Sie sich ruhig um. Es gibt keine ernstzunehmende Person, die an meinen Fähigkeiten zweifelt. Damit wollte er wohl andeuten, dass meine Klientin nicht sehr ernst zu nehmen war. Dann sagte er etwas von einer Operation und dass er sich noch vorbereiten müsse. Er verschwand in einer dunklen Limousine. Der Polizist unterhielt sich noch immer eifrig mit diversen Zeugen. Ich hörte gelangweilt zu und schaute mich nach meiner Klientin um, konnte sie aber nirgendwo entdecken. Sie haben also alles genau gesehen? Ja. Frau Ramirez hatte Streit mit Dr. Inderbitzin. Sie redeten heftig aufeinander ein. Dann ging sie wütend von ihm weg, öffnete das Fenster und sprang. Moment mal! Sie ging weg, öffnete das Fenster und sprang. Einfach so. Ging sie an Ihnen vorbei? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Aber Sie haben gesehen, wie sie sprang? Nein. Ich hörte den Streit, dann Schritte und dann hörte ich, wie jemand ein Fenster öffnete. Wo waren Sie, als Sie das alles hörten? In einem Zimmer. Ich machte Yoga. Hat Frau Ramirez das Fenster selber geöffnet? Natürlich. Wer denn sonst? Ach ja, ich habe auch noch einen Schrei gehört. Das ist aber ganz was Neues. Wer schrie denn? Eine Frau. Und wie schrie die Frau? Etwa so. Oh! Danke. Das hilft uns sehr viel weiter. Na mal, Loni, haben Sie auch noch was zu bieten? Vielleicht auch einen Schrei? Für Sie würde ich sogar schreiend durch die Wüste joggen. Kann ich wieder gehen? Nein! Sie kommen mit aufs Präsidium. Wir nehmen den Schrei auf Band auf. Echt? Krieg ich davon eine Kopie? Es ist doch immer wieder verblüffend, dass die bescheuertsten Polizisten immer wieder auf die bescheuertsten Zeugen treffen. Das ist wohl ein Naturgesetz. Was ist denn jetzt wieder los? Das ist aber ein ganz anderer Schrei. Ich eilte dahin, wo die Schallwellen ausgelöst wurden und traf auf meine Klientin, die sich an Inderbitzins Wagen klammerte und offenbar versuchte, das Auto zu stoppen. Er darf nicht entkommen! Helfen Sie mir, Herr Maloney! Lassen Sie los! Die Frau ist verrückt, die bringt sich noch um, klammert sich am Auto fest. Ich hätte sie überfahren können. Genau das wollte er. Ja. Er will mich umbringen. Ja. Nur die Ruhe, Frau Buser. Tief durchatmen und den Wagen loslassen. Er schießt! Blöd! Los! Da! Wieder platschte etwas auf den Asphalt. Frau Buser schrie. Inderbitzin stieg entnervt aus dem Wagen und der Polizist kam mit gezückter Waffe auf uns zu. Auf dem Asphalt lag eine tote Taube, getroffen von einer Kugel aus einem Polizeirevolver. Der Polizist stolzierte herum und erklärte, dass er in die Luft geschossen habe, um für Ruhe zu sorgen. Meine Klientin schrie ihn an und Inderbitzin nutzte die Gelegenheit, sich zu Fuß abzusetzen. Er ging eilig über eine Kreuzung hinunter zum Fluss, vorbei am großen Flohmarkt, dann wieder zurück. Vor einem Stand mit Nippes sprach ihn eine junge Frau an. Sie redete heftig auf ihn ein. Ehe ich mich nähern konnte, hörte ich neben mir eine vertraute Stimme. Ganz ruhig, Maloney. Ich glaube zwar nicht, dass Inder Bizin etwas mit dem Tod dieser Ramirez zu tun hat, aber wir dürfen nichts außer Acht lassen. Die beiden streiten sich, fragt sich nur, worüber. Oje, da hinten kommt ihre Klientin. Wetten, dass die gleich wieder auf Inder Bizin lossteuert und unsere Ermittlungen stört? Na und? Sie hätten ja vorher nicht in die Luft schießen müssen. Aber Maloney, sie ist immerhin ihre Klientin. Frau Buser tat genau das, was ich befürchtete. Sie ging schnurstracks auf Inder Bizin und die junge Frau zu und lenkte die Aufmerksamkeit auf sich. Inder Bizin verwarf die Hände und rannte weg. Die junge Frau blieb ratlos stehen, während meine Klientin sich umdrehte und mich entdeckte. Sie winkte mir zu. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, laut fluchen. Das hinderte sie nicht daran, zu mir zu kommen. Inder Bizin ist schuldig. Sonst würde er nicht ständig davonrennen. Das ist doch ein Schuldeingeständnis, oder? Vor Ihnen wegzurennen ist doch kein Verbrechen, Frau Buser. Er hat ein schlechtes Gewissen, garantiert. Verhaften Sie ihn. Er wird gestehen. Das ist sein Job, nicht meiner. Tja, Frau Buser, so einfach ist das nicht. Sehen Sie, wir können niemanden einfach nur so verhaften. Also natürlich können wir das schon, aber doch nicht einen angesehenen Arzt. Diese Leute haben Beziehungen. Das ist typisch. Korruptes Pack. Das geht zu weit. Das ist Beamtenbeleidigung. Dafür würden schon Leute hingerichtet. Meine Klientin dachte nicht daran, klein beizugeben. Sie deckte den Polizisten mit einer Ladung Schimpfwörter ein. Etwa 2 Dutzend Personen hatten sich mittlerweile versammelt und hörten dem Disput aufmerksam zu. Ich schlich mich durch die Zuschauer und entdeckte auf einer Parkbank Dr. Inder Bizin. Ich setzte mich zu ihm. Tja, hat Ihnen schon mal jemand einen Mord gestanden? Das kommt ab und zu und vor. Wie fühlten Sie sich danach? Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie jemandem die Schädeldecke geöffnet haben? Wie kann man mit einem solchen Geständnis umgehen? Ganz einfach. Man schreibt es auf, legt es zu den Akten und wartet auf den Gerichtstermin. Was ist bloß los mit den Menschen? Was soll schon los sein mit ihnen? Sie leiden an Parodontose, zu wenig Liebe und hoffen eines Tages im Lotto zu gewinnen. Was Menschen nicht alles aus Liebe tun. Es gibt sogar welche, die nur aus Liebe regelmäßig duschen. Weshalb so grob? Rücken Sie endlich mit dem Geständnis raus in der Bettin. Ich habe nichts zu gestehen. Jemand hat mir einen Mord gestanden. Was denn? Die junge Frau. Sie hat Frau Ramirez aus dem Fenster gestoßen, aus Liebe zu mir, damit nichts mehr zwischen uns ist. Und wo ist die junge Frau jetzt? Unten am Fluss. Sie sagte, dass sie dort auf mich wartet. Was soll ich bloß tun? Ich sagte ihm, er solle den Polizisten suchen und ihm die Geschichte mit dem Geständnis erzählen. Am Fluss unten traf ich die junge Frau. Sie schaute auf die Wellen, die sanft ans Ufer glitten, und träumte einen ganz und gar romantischen Traum. Ich brauchte ihr nicht zu sagen, wer ich bin. Sie redete einfach drauf los. Es war so einfach. Alles war plötzlich so einfach. Ich wusste auf einmal, dass ich nur dafür sorgen musste, dass diese Ramirez aus seinem Leben verschwindet. Er brauchte Platz in seinem Leben. Platz für mich. Das glaubte ich. Sie hatten Streit. Ich wusste, dass er sie nicht liebte, aber sie war immer so aufdringlich. Ich wollte nicht, dass sie am Schluss recht bekam. Aufdringliche Menschen kriegen oft, was sie wollen. Sie sind stärker als die Gegenwehr der anderen. Ich musste sie aus dem Weg schaffen. Jetzt ist so viel Platz. Aber ich bin allein. Ich hoffe doch sehr, dass Sie nicht anfangen, im Gefängnis Gedichte zu schreiben. Komme ich nicht in eine Anstalt? Natürlich kam sie in eine Anstalt. Eine Untersuchung gegen Inderbizin ergab keine konkreten Ergebnisse. Offenbar hatte er als Arzt keine Kunstfehler gemacht, auch wenn meine Klientin mit dem Resultat der Untersuchungen keineswegs zufrieden war. Sie wollte mir deshalb auch nur die Hälfte des Honorars zahlen. Ich wurde wütend, aber es half nichts. So geht das.